Es ist eine interessante Wende der russischen Politik, die da heute in Moskau offenbar wurde. Die Idee eines Zusammenschlusses zwischen Russland und Weißrussland, die war schon länger präsent. Allerdings wurde sie bisher nur von Weißrussland propagiert. Heute machte sich Russlands Präsident Putin dafür stark. Aus Moskau Hermann Krause. Es war eine sensationelle Entwicklung, die sich da plötzlich andeutete und mit der eigentlich niemand gerechnet hatte. Wladimir Putin, der russische Präsident, auf einer Pressekonferenz im Kreml. Es geht um die Gründung eines einheitlichen Staates im wahrsten Sinne des Wortes. Im Mai des nächsten Jahres könnte man ein Referendum in Russland und Weißrussland über die Vereinigung durchführen. Im Dezember dann die Wahlen zu einem einheitlichen Parlament. Und im März 2004 die Wahlen zu einem einheitlichen Staatsoberhaupt. Mit anderen Worten, Russland will Weißrussland schlucken, integrieren, aufnehmen. Eine gemeinsame Währung soll es schon im nächsten Jahr geben. Der weißrussische Präsident Lukaschenko war heute nach Moskau gekommen und warb wieder einmal für einen gemeinsamen Staat. Da schlug sein russischer Amtskollege zu. Die Frage, die bei einem Referendum gestellt werden sollte, lautet: Sind Russland und Weißrussland zu vereinen auf der Basis eines vereinten Staates und auf der Verfassung der Russischen Föderation? Putin schlägt also ein Referendum vor auf der Grundlage der russischen Verfassung. Denn die weißrussische eigne sich im Gegensatz zur russischen nicht für einen Vielvölkerstaat, sagte er. Lukaschenko selbst war, so berichten russische Reporter, bei der Pressekonferenz in einer Art Schockzustand und nickte nur mit dem Kopf. Seit 1996, also schon unter Boris Jelzin, hatte es Gespräche über eine Union oder eine Föderation gegeben. Zwischen Putin und Lukaschenko hat es im Juni in St. Petersburg gekracht. Die Stimmung war verdorben. Der russische Präsident hatte die Nase voll von den Eigenmächtigkeiten des letzten Diktators Europas. Warum Putin nun plötzlich nicht eine Annäherung, sondern sogar die direkte Einverleibung anstrebt, zeigt der Blick auf die Landkarte. Aus strategischen Gründen ist Weißrussland hochinteressant. Vom nördlichsten Grenzabschnitt des neuen Staates bis nach Kaliningrad, der russischen Exklave, wären es nämlich nur noch 50 Kilometer. Hermann Krause aus Moskau.